Die Kirchen in den Vereinigten Staaten von Amerika sind weithin aus Leuten zusammengewachsen, die aus Glaubensgründen ihre alte Heimat verlassen hatten. Heute geht von dort mehr als die Hälfte aller evangelischen Missionare zum Dienst an der Welt hinaus. Die Lieder der amerikanischen Gemeinden verbinden viel religiöses Gefühl mit dem Sinn für die Darstellung einer kraftvollen Äußerlichkeit. Wessen Herz schlägt nicht höher, wenn der Chor, von der Orgel unterstützt, das Lied »For All the Saints« anstimmt. Und dann sind da die anderen Amerikaner, die Neger, deren Anteil am Leben Amerikas größer ist als manch einer, der seine weiße Haut für ein Verdienst hält, wahrhaben will. In den Kirchen der amerikanischen Negergemeinden wird, das wissen Sie, viel ursprüngliche Musik gemacht. Mit Herzen, Mund und Händen. Niemanden hält es mehr in der Kirchenbank, wenn der Pfarrer, wie hier im Gottesdienst einer Baptistengemeinde in Los Angeles, das Lied anstimmt, I am so glad. Jesus lifted me. Ich bin so froh. Jesus hat mich erhöht. Jesus lifted me. Jesus lifted me. Jesus lifted me. Jesus lifted me. Jesus lifted me.